Wir gleiten durch die Gassen, Steine in den Taschen. Auf jeder unserer Fotostrecke schneiden wir Grimassen. Liegt wohl daran, dass wir high sind wie Giraffen. Keiner von uns will die Komfortzone freiwillig verlassen. Behinderte Ideen, kindisches Benehmen. Wir lassen Party steigen, so wie Drachen, yeah. Wir surfen auf den Straßen dieser Stadt. Schwarze Hoodies und wir tragen wieder Chucks. Stoff, aus dem die Träume sind, im Beutel drin. Smalltalk mit den Chicks und deren Freundinnen. Kein Gedanke an die Zukunft oder Lebensdauer. Atmen wolkenlosen Sommer ohne Regenschauer. Streifen durch die Nacht, der Vibe ist unbeschreiblich. Fühlen uns die Kings, jeder Zweifel ist beseitigt. Gesichter, die vor Glück strahlen. Geliehene Endorphine, die wir bald zurückzahlen. Drinks auf Eis im Fountain Blue. Wir hängen in der Lobby. Kristallklare Sommernächte. Und dann kam Molly. Drinks auf Eis im Fountain Blue. Wir hängen in der Lobby. Kristallklare Sommernächte. Und dann kam Molly. Die Stimmung ist ein Heliumballon. Weil wir vom Mädchen die Bestätigung bekommen. Tausend leere Worte, aber laute Stimmen. Unser Schmuck besteht aus Schweißperlen und Augenringen. Tauchen in die Tiefen dieser Atmosphäre. Solange bis die ganze gottverdammte Stadt zum Meer wird, bis die Packung leer ist. Werden nun quasi schuhpartig. Aus Poop-Partys, Tsunamis. King T-Style, dippen in den Streets. Sitzen in den Jeep, mixen Kippen mit dem Weed. Türmen vor Problemen, wenn sich Probleme türmen. Und gerade fühlt sich an, als ob wir schweben würden. Streifen durch die Nacht, der Vibe ist unbeschreiblich. Fühlen uns die Kings, jeder Zweifel ist beseitigt. Gesichter, die vor Glück strahlen. Geliehene Endorphine, die wir bald zurückzahlen. Drinks auf Eis im Fountain Blue. Wir hängen in der Lobby. Kristallklare Sommernächte. Und dann kam Molly. Drinks auf Eis im Fountain Blue. Wir hängen in der Lobby. Kristallklare Sommernächte. Und dann kam Molly. Dippen in das Blatt, mitten in der Stadt. Arizona ist hier für den bitteren Geschmack. Cool bleiben auch bei Hitzewallung. Aus dem Mietwagen dröhnt immer noch das Drizzy-Album. Nur die echten Jungs, die mit uns ziehen. Nikotin, während es uns längst in jede Richtung beamt. Schlafen abends ein auf seidenen Kissen. Den Zustand zu erklären wäre High Definition.